Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten, hier ist der Thorsten und wenn ich mich melde mit meinem Partner, dem Daniel, hallo Daniel. Hallo Thorsten und hallo an die Hörer. Dann kann es nur einen Grund geben, TNA ist in der Haus, ein neuer Six-Sided Talk, die Preview für den ersten Pay-Per-View von 2025 Genesis, also nicht mehr wie beim TNA Rebranding Hard to Kill, sondern jetzt wieder einen altgedienten Namen, den die Pay-Per-Views schon oder den TNA schon seit Beginn an benutzt, Genesis. Richtig, es kam zurück zum alten Namen und an dieser Stelle auch einmal noch einen Gruß an alle Hörer und zum ersten Ausgabe des Six-Sided Talks in 2025 und ich wünsche allen nochmal schnell, auch wenn es schon der 11. ist, bei der Aufnahme ein frohes neues Jahr. Ja, von mir auch und dir auch. Ne? Ich glaube, wir haben uns auch vorher noch nicht gesprochen. Nee. Grüße. Ne? Ja, dann wollen wir mal gucken, wie wird das Jahr für TNA. Und eine gute Nachricht zu Jahresbeginn war vorgestern, TNA hat einen weiteren TV-Deal abgeschlossen. Das ist richtig. Es ist mit dem, das muss ich gerade mal eben kurz nachgucken. Ich habe ich hatte vorhin noch, da habe ich es doch schon offen gehabt. Warum habe ich es denn geschlossen? TNA hat einen neuen TV-Deal abgeschlossen. Es war ja vor kurzem schon der TV-Deal mit Sportsnet abgeschlossen worden in Kanada. Was ja schon für TNA-Verhältnisse ein richtig großer Coup war. Man hat ja auch sozusagen AEW ausgeschlossen. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie weit man da auseinander lag zwischen AEW und Sportsnet, aber dass man den TV-Deal halten konnte, war gut. Und jetzt ein weiterer, und zwar mit dem New England Sports Network. Und ja, es wird auf jeden Fall die Reichweite erweitern, TNA festigen. Und ja, gerade nach den turbulenten letzten Wochen, sage ich mal, mit vielen eher negativen Nachrichten, ist das ja erstmal ein guter Start ins neue Jahr. Das ist richtig. Und des Weiteren auch drei Talente haben ihre Verträge verlängert. Und zwar niemand anderer als unser Knockouts-Champion Mascha Slamovic, dann Ash by Elegance, früher bekannt als Dana Brooke, und John Skyler von den Good Hands. Richtig. Über Mascha wirst du dich wahrscheinlich sehr freuen, dass sie uns erhalten bleiben wird. Gut, sie haben sie jetzt auch richtig aufgebaut. Sie ist ja jetzt auch gerade in einem guten Run als Knockout-Champion. Und ja, Ash by Elegance, Dana Brooke, ehemals in WWE, hat auch verlängert, wie man hört, zwar nur kurzzeitig, aber immerhin erstmal, ich glaube, man hat jetzt für 2-3 Monate verlängert. Mal schauen, wo es hingeht. Dass es im Moment Interesse von Seiten vom WWE gibt, ist nicht verbrieft und ist auch nicht übermittelt. Ich denke, es ist eher so eine Findungsphase und dann wird man sich wahrscheinlich dann nochmal auf eine längere Zusammenarbeit einigen. Ich denke, sie hat ja jetzt auch bei TNA schon einen sehr guten Run, besser als es vorher bei WWE der Fall war. Und da denke ich, wird sie auch erstmal weiter anknüpfen. Ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl bei ihr wie bei anderen. Ja, und John Skyler halt unser lieber, einer von unserem liebsten Jobber-Tag-Team. Just these good hands, ne? Da will ich mal ehrlich sein, da habe ich auch nicht so das Gefühl, denke ich mal nicht, dass die Auswahl da so groß war. Und ja. Meinst du, da hat Triple H nicht mit den dicken Geldbündeln gewedelt? Weder Triple H noch Tony. Ich denke, keiner von beiden. Okay. Ja, aber ich sag mal so, die Good Hands sind ja für das Tag Team Roster schon eine gute Ergänzung. Sie werden wahrscheinlich nie so das Top-Level erreichen wie Rascals oder so, aber du brauchst halt auch so die zweite Garde, die dann im Ring jetzt auch eine gute Figur machen kann. Ne? Und das muss man den beiden leider lassen. Sie sind ja jetzt kein Nichtskönner. Absolut, und es kann ja nicht jeder on top sein, sage ich mal. Es muss natürlich auch mal welche geben, die den Job machen für die anderen. Und also kritisieren will ich sie auch gar nicht. Sie machen ihren Job, für den sie da sind, gut. Und ja, es ist doch schön, dass sie dann auch noch ein bisschen länger uns erhalten bleiben. Genau, so. Dann haben wir eine Sache noch, die ist schon etwas älter. Die kam so um Weihnachten auf, dass die Rückkehr von Tessa Blanchard für Schlagzeilen sorgte. Viele Mitarbeiter und Talente waren wohl nicht informiert backstage, dass sie wieder da ist. Das ist richtig. Es war halt nur ein sehr, sehr kleiner Kreis, der wusste, dass sie da ist. Ich meine, das mich ja auch überrascht. Nicht, dass ich jetzt hier derjenige wäre, der alles wüsste, aber es hat mich auch überrascht. Ich schaue ja schon sehr Wen hätte das nicht überrascht, dass sie plötzlich da auftaucht in schwarzer Vermummung, ne? Richtig. Und es ist ja mal so, man hört ja mal immer viel und es wird ja viel spekuliert und das wird ja auch viel gemunkelt im Vorfeld bei Rückkehren oder bei wenn ein Debüt ansteht. Aber was ist noch nicht fix, ich erinnere mal vor ein paar Jahren zurück an CM Punk, der eine Halle gefüllt hat, nur über das Gerücht, dass er zurückkommt. Und das war jetzt halt nicht der Fall, dass es da wirklich große Spekulationen gab. Es war halt wirklich sehr überraschend und gelungen von TNA, das so geheim zu halten. Und so war es halt auch nur möglich, wenn es jetzt halt nicht die ganze Company weiß, sondern nur ein kleiner Kreis. Sonst wird das natürlich nach außen getragen. Schon oft genug gesehen. Und ja, es hat aber natürlich für Schlagzeilen gesorgt. Sie ist halt eine sehr spezielle, kontroverse Person. Genau, ne? Kontroverse Person aufgrund ihrer Vergangenheit und aufgrund auch ihrer Vergangenheit bei TNA. Und wie der Abgang damals war, ist jetzt die Frage, ob sie sich dahingehend geändert hat, ob sie immer noch so ist, wie es vorher war. Ob es jetzt, wie man hört, nur ein Sprungbrett sein soll auf dem Weg zur WWE und dass sich die WWE-Offiziellen das Ganze nur anschauen, wie sie sich jetzt bei TNA verhält, das weiß man nicht. Ich schätze schon, dass sie das, oder ich würde schon so einschätzen, dass sie das Zeug hätte, sich auch bei WWE durchzusetzen oder halt bei AEW, aber mal schauen, wo es hingeht mit ihr. Na, ich weiß jetzt nicht, ob AEW so dann der Place to be für sie wäre, weil da ist ja vor auch noch nicht allzu langer Zeit, glaube ich, ihr Vater dann entlassen worden. Zugegeben ist Tully auch schon länger dann nicht mehr groß in den Shows aufgetreten. Na, und bei WWE, ja, muss man halt mal schauen, ob da dann Plätzchen für sie wäre. Mal gucken. Na, also auf jeden Fall zieht TNA sie ja richtig groß auf und das würden sie vielleicht nicht unbedingt in der Form machen, als wenn sie nur vorübergehend da wäre. Ja, das ist halt die Frage, was hat sie vor? Man weiß ja halt nicht, ich schätze sie auch so ein bisschen unberechenbar ein, so wie sie sich halt früher gegeben hat, deswegen... Meinst du, sie macht dann so einen Stephanie Vaqueur AEW-Move, ein Match und wedeln die mit mehr Geld, ich bin weg? Vorstellen könnte ich mir das bei ihr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nach einem Match weg ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da nicht unbedingt jetzt sagen würde, TNA hat mir wieder eine Chance gegeben. Ich meine, TNA hat ihr damals schon eine Chance gegeben, eine große Chance. Haben sie zum größten Champion der Company gemacht, zum World Champion overall. Eben. Und deswegen dann nicht mal in der Lage zu sein, nachdem man so viel bekommen hat, Promos aufzunehmen und die zurückzuschicken. Ich sag mal, sie hat sehr viel verbrannte Erde hinterlassen und muss jetzt erstmal, jeder hat eine zweite Chance verdient im Leben und schauen mal, ob sie nutzt. Also auch nicht nur im Ring, sondern auch Backstage und außerhalb. Und dann können wir urteilen. Vorher ist es schwierig. Ja, das ist richtig. Also ich denke mal, dass TNA, hoffe ich, so schlau war, sich dahingehend abzusichern. Und wenn sie sie jetzt so prominent gleich, an die Top-Position der Division zu setzen versuchen, und nach nichts anderem sieht das ja im Moment aus, werden sie sie wahrscheinlich auch für längere Zeit eingeplant haben. Weil das wäre natürlich jetzt Panne, wenn sie sie so als Nummer 1 als Face of the Division da einsetzen, alte Schuldigkeit für Mascha. Und dann ist er irgendwie in 2-3 Monaten schon wieder weg. Richtig. Also wir wissen ja jetzt auch nicht genau, wie lange ihr Vertrag läuft, wie die einzelnen Details aussehen. Darüber ist jetzt nicht viel bekannt. Noch nicht mal über die Laufzeit. Und ich denke, bei Anthem werden keine dummen Leute sitzen und da werden Leute sitzen, die Ahnung von sowas haben. Und gerade jetzt, wo Ente mehr Einfluss hat, denke ich, dass sie da auch sehr darauf achten werden, dass sie sich ja in Anführungsstrichen benehmen wird, weil natürlich alles, was bei TNA passiert, auch auf Ente zurückfällt. Und ich denke, da wird Anthem schon sich so sehr abgesichert haben, dass es dann für beide Seiten auch ein guter Deal sein wird. Ja, definitiv. Okay, das waren so die News seit dem letzten Special im Dezember. Zugegebenermaßen ist ja um Weihnachten auch jetzt nicht so sehr viel passiert. Ja, dann gehen wir doch mal zur Card von TNA Genesis 2025, das in einer Woche stattfinden wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt der Ort, wo es stattfindet. Hast du das gerade auf der Pfanne? Ja, ja, natürlich habe ich. Wenn man natürlich, und ich will da mal wenig Werbung machen, aber wenn man natürlich auf der besten Wrestling-Seite der Welt schaut, wrestling-infos.de und unter TNA News klickt, dann sieht man Total Nonstop Action Genesis 2025 Curtis Colville Center in Garland, Texas, USA. Also im Herzen von Trump Country, könnte man sagen. Definitiv. jetzt mal kurz etwas off-topic. Ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel zu Genesis offen, um mich über die Matches zu informieren, damit wir die gleich durchgehen können. Und neuerdings scheint, oder vielleicht auch schon länger, scheint Wikipedia immer so Sprachen für Übersetzungen einzustellen. Also ich bin auf der englischen Seite. Und was meinst du, welche Sprache wird mir als einzig mögliche für eine Übersetzung der Seite angezeigt? Klär mich auf. Polnisch. Polnisch? Ja. Warum auch immer. Ich meine, ich habe kein VPN oder so laufen. Naja, man lernt nie aus. Ja, ich weiß Wikipedia mehr über dich als du selbst. Ich habe Großeltern technisch Verbindung nach Westpreußen, aber das ist schon seit dem Krieg nicht mehr aktuell. Ja, siehst du. Naja, gut, okay, damals war das ja gar noch nicht oder für die Zeit nicht Polen, aber das ist ein Fass, da wollen wir uns jetzt nicht weiter mit beschäftigen. Denn Genesis ist das Thema. Wollen wir mal in die Card gehen? Es sind bisher 7 Matches bekannt. Da wird dann sicherlich in der kommenden Woche mit der letzten Weekly vielleicht noch so 1-2 Pre-Show-Matches dazukommen. Aber ich denke mal, so die Main-Card wird so im Großen und Ganzen stehen. Davon können wir ausgehen, ja. Okay, dann wollen wir das Pflichtprogramm gleich abhaken. Na, ich glaube, das ist in deinem Sinne die TNA X-Division Championship. Moose verteidigt gegen Ace Austin. Das ist korrekt. Und wenn ich einen Tipp abgeben darf, glaube ich, dass Ace Austin gewinnen wird. Und jetzt werden wir das Ende von The System sehen. Oder das eingeleitete Ende von The System. Das hast du schon so oft gesagt und sie sind immer noch da. Sie sind wie Kakerlaken nach dem Atomkrieg. Sie leben weiter. Aber jetzt ist es ein Jahr vorbei. Ich glaube, jetzt ein Jahr Laufzeit ist absolut in Ordnung für so ein Stable, was nie einer gewollt hat und nie einer nachgefragt hat. Und auch, ich meine, es gibt ja so Momente im Leben, wo man Dinge bekommt, nach denen man nie gefragt hat, weil die ganz toll sind. Aber das ist hier nicht. Ja, und in der Fehde zwischen Josh Alexander und Mike Santana, zu der wir kommen, rühmt sich Mike Santana damit, dass er das System im Alleingang fertig gemacht hat, was auch stimmt, aber sie sind immer noch da, weil sie das nicht interessiert. Das ist scheiße. Ja, wie bei der NBO damals. Pass mal auf, nachher splitten die sich auf. Dann werden JDC und Brian Myers werden dann System, Red System. Ne? Ja, genau. Oder System B-Team. Ne? Und Eddie macht dann macht System Silber und Moose bleibt dann, bildet das System Wolfpack oder so. Ja, und dann kommt Hulk Hogan noch zurück. Oh nee, ja, dann höre ich auf mit TNA. Ja gut, der geht glaube ich auch nicht mehr vor die Kameras nach Montag. Naja. Ich finde es ja immer schade, wenn Performer ausgebuht werden und Heat bekommen, obwohl sie gute Leistungen und so zeigen. Also wirklich echten Heat bekommen, nicht den gewollten Heat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als der vor die Kameras getreten ist und wirklich aus der Halle geboot worden ist, habe ich mich wirklich gefreut, weil er es einfach auch nicht anders verdient hat. Das ist richtig. Ich meine, er mag seine politischen Ansichten haben und bald wieder eingeführt, leider wieder eingeführte Präsidenten unterstützen, aber für mich ist, also bei der großen Wahlkampfveranstaltung im Madison Square Garden, als er sich da Hulk Hogan like das sein Hulk-Shirt abgerissen hat und darunter ein Trump-Shirt hatte, da wusste ich, alles klar. So ging es mir Naja, auch. egal. So, wir sind hier bei TNA und der Hulkster ist weg. Sonst hat er vielleicht noch Eric Bischoff und Dixie Carter im Gepäck und du bist schuld, Schon wenn das wieder. so passiert. Ja, du hast das, du hast die Pandora aus der Box gelassen. Na? So, also Moose gegen Ace Austin. Es ist ja so, dass Ace Austin jetzt gezwungenermaßen im Moment singlesmäßig unterwegs ist. Und er hatte ja zuerst jetzt in den letzten Weeklies gesagt, ja, ich will das eine erreichen, was ich noch nie hatte, woran ich bisher gescheitert bin, am World Title, am wichtigsten Titel der Company. Und da kommt Moose raus und sagt, nö, wichtigster Titel ist die X-Division Championship, weil ich die hab. Na, also entgegen dem, was er noch vor ein paar Monaten gesagt hatte, als er das große Gold in der Hand hatte. Also er hängt seine Meinung auch immer schön nach dem Titel, den er gerade hat. Es nennt man verzerrte Selbstwahrnehmung. Also in der Art. Naja, jedenfalls sagt Ace dann, ey, ich habe den Titel da schon dreimal gewonnen und dich mache ich auch noch platt. Und dann ist natürlich Santino auf den Plan getreten und hat gesagt, das ist perfekte Match für Genesis. Moose gegen den Atze Osten. Ja, ich finde, aber da muss man ihm ja lassen, er reagiert ja immer schnell, ne? Ja. Als ob er im Backstage schon hinter dem Vorhang lurkt. Wenn die Kameraeinstellung mal ungünstig ist, dann siehst du ihn dann so mit einem Ohr schon, einem Ohr, sage ich schon, einem Auge schon so zwischen den Vorhängen rausluschern, auf Ja, seinen richtig. Einsatz warten. Ja, was denkst du? Titelverteidigung oder Titelwechsel? Titelwechsel. Titelwechsel, mehr Hoffnung oder mehr Wunsch? Oder sagen wir mal so, mehr fundierte Meinung oder mehr Wunsch des Gedanken? Ich denke, wir werden Ace Austin wieder zum Exhibition Champion machen, damit das Ende von The System eingeleitet wird. Wir wollen es hoffen. Ich bin noch skeptisch. Also ich weiß nicht, was Sie an Moose finden. Ich auch nicht. Das wissen Sie wahrscheinlich nur selber. Ich hoffe, Ace wird zum vierten Mal X-Division Champion. Ich befürchte aber, es wird wieder eine Titelverteidigung. Ich denke, das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, dass Moose sich unglaublich gut verkaufen kann. Vielleicht. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie in ihn sehen. Naja, aber ich meine, die sehen doch dann auch seine Leistung Ja, im Ring. aber nicht, das ist doch nicht immer entscheidend. Das wissen wir beide. Naja, okay, gut. Also, wir werden sehen. Du sagst, Ace wird klar den Titel gewinnen. Ich Ja. sage, ich hoffe es, aber befürchte, dass Per Moose Einroller. Champ per Einroller, oh ja, der schlimmste, der gefährlichste Move im Wrestling, der Einroller. Weil ich denke, einer von denen wird eingreifen, das wird daneben gehen und das nutzt Ace Austin und rollt ihn irgendwie ein und dann gewinnt er den. Und das wird das Ende einläuten. Ja. Also ich verneige mich vor dir in Demut, wenn das tatsächlich kommendes Wochenende so kommt. Ja, ich hoffe. Also nicht, dass du dich verneigen musst, aber dass es so kommen wird. Was ist wahrscheinlicher, dass das passiert oder der BVB mal wieder deutscher Meister wird? Dass das passiert. Ganz einfache Antwort. Okay, gut. Dann kommen wir zum nächsten Match. TNA Knockouts World Tag Team Championship. Wir haben ja schon gesehen, dass schon so untereinander in Einzelmatches ein bisschen Beef zwischen Spitfire und den, ja, wie, ich glaube, die richtigen Tag-Team-Namen haben sie noch nicht. Nein. Nennen wir sie mal die Ladies by Elegance, also Asche und Heather by Elegance. Sind ja schon untereinander in Einzelmatches angetreten. Mal haben die gewonnen, mal die durch Sneak. Und jetzt kommt es eben bei Genesis zur großen Titelverteidigung von Spitfire gegen die Eleganzes. Und ich befürchte, man wird Ash und Heather zu neuen Tag-Champions machen. Stimme ich dir zu? Weil so gerne ich Jody und Dani hab, aber so ohne den passenden Gegenpart. Ja, ich finde es auch irgendwo richtig, die Ashes oder die Ladies by Elegance jetzt dazu zu machen, weil da ist ja immer noch so ein bisschen Backstory dahinter. Die haben ja auch eine gewisse Charakterentwicklung, also warum nicht? Ja, das ist richtig. Aber wobei man aber sagen muss, dass die TNA Knockouts Tag Team Division im Moment auch ein bisschen brach liegt. Ne? Also, das ist ja schon seit längerer Zeit ein Problem. Ja, eben. Also, das, seitdem da diverse Leute dann weg sind und ich meine jetzt so zum Beispiel Havoc und so, sind das, glaube ich, jetzt so ziemlich die einzigen beiden Teams, die die Division jetzt als richtige Teams noch hat. Ja, das ist halt das Problem. Ich finde auch, das ist eigentlich der Titel zusammen mit dem Media Championship, den wir bei TNA nicht unbedingt brauchen. Und die Idee hinter jeder Women's Tag Team Division ist gut. Nur die Umsetzung ist immer schlecht, egal wo sie ist, welcher Liga. Das kann man ja auch bei anderen Ligen sehen oder in einer anderen Liga sehen, dass die Umsetzung immer schlecht ist. Oh, und der Gedanke bei dahinter, mehreren. Ja, der Gedanke dahinter ist gut, aber es hat noch nie einer vernünftig umgesetzt, weil ich glaube, die Lust ist erst da, diesen Titel einzuführen, das zu machen. Und dann verfliegt das doch irgendwie. Und ja, da ganz oft mit Tag Team Wrestling so. Es gibt ja selten Ligen, die wirklich dauerhaft eine gute Tag Team Division haben. Das ist so richtig. Ja, wir werden sehen, wie es, egal ob es nun eine Titelverteidigung oder ein Titelwechsel wird, für die dann amtierenden Championessen weitergeht. Weil ich glaube jetzt nicht, oder es wäre eine billige Sache, wenn Titelwechsel käme, dass man dann wieder das Ganze mit umgetauschten Rollen, Champions und Herausforderer machen sollte. Es wäre da Zeit, ein anderes festes Tag Team mal aufzubauen. Man kann ja zwei Damen nehmen, die zusammensetzen. Ich sag mal zum Beispiel, sie hängen ja schon in der System Storyline ab und zu zusammen oder auch außerhalb. Warum nicht Alicia und Tasha? Zum Beispiel. Na, bei Tasha, so wie damals mit Mascha und Tasha, das wäre auch ein geiles Thema. Nein, also damals, wie das, als sie zusammen mit Mascha Tag Team Champion war, Mascha war ja auch kein Mitglied des Systems. Ne? Sie ist dann halt, wenn man Match war, auch immer ihren eigenen Entrance gehabt. Und so könnte man das mit Tasha ja auch machen. Und das wird dann die Division vielleicht ein bisschen blumiger gestalten, wenn da mindestens mal ein drittes festes Team dabei wäre. Oder man holt sich irgendwie von außen irgendein Team ran. Ja, es muss ja auch nicht unbedingt ein Team sein. Es kann ja auch, man muss ja auch drauf, es ist ja auch angewiesen zu sein, gerade TNA, auf junge Talente. Und gerade diese Division könnte man auch nutzen, um wieder ein paar Talente mit aufzubauen. Ja, wie du schon sagst, man holt sich was von außerhalb. So, und dann könnte man ja die andere Idee, man kombiniert die zusammen, baut die in dieser Division erstmal auf. Dafür kann man es ja nutzen. Ich meine, so hoch angesehen ist der Titel jetzt auch nicht, als wenn man da großen Schaden anrichten könnte. Und da hat man immer die Chance, wen aufzubauen. Und wie oft haben wir gesehen, dass aus guten Tag-Teams auch gute Einzelwrestler und Wrestlerinnen entstanden sind. Also von daher, dafür würde ich es nutzen, einfach, um gerade auch wieder vielleicht die Knockouts Division noch wieder ein bisschen auszubauen und da wieder ein bisschen mehr Tiefe zu haben, weil das finde ich da auch ein bisschen im Moment eher weniger Tiefe. Ich meine, man hat natürlich einige gute dabei, verliert natürlich jetzt demnächst auch noch und deswegen ist es da auch an der Zeit, schnell wieder, ja, Tiefe reinzukriegen und schnell neue auch Herausforderinnen. Das ist korrekt. Wobei man aber auch sagen muss, Damen-Tag-Team-Titel, das wollte ich sagen, sind, egal bei welcher Liga es welche gibt, nicht so die am besten gebuckten Titel der Liga. Ne? Das sieht man ja bei WWE auch. Ja. Okay, so, dann, also es stehen auch übrigens bei dem Event alle Titel auf dem Spiel, aber jetzt kommen wir zu zwei Matches, die keinen Titel mit drin haben. Als nächstes das große Finalmatch Josh Alexander gegen Mike Santana. Na, Mike hatte sich ja damit, wie ich eingangs schon gesagt hatte, auch zu korrekt gerühmt, dass er das System aus dem Weg geräumt hat und hat sich damit Josh Alexander angelegt. weil der ja jetzt mit seinen beiden Sinner und Saint Jungs zur Northern Armory und zum Heal-Lager gewechselt ist. Mhm. Und dann gab es diese Woche bei Impact ein Gauntlet-Match, wo Mike gesagt hat, ich hau die ganze Northern Armory in einem Rutsch weg, nacheinander. Ist natürlich nicht so gekommen. Sinner und Saint konnte er besiegen. Danach sind aber alle drei auf ihn losgegangen und es gab ein Beatdown. Und jetzt ist für Genesis das große Einzelmatch Josh Alexander gegen Mike Santana angesetzt. Und das wird wohl das Farewell-Match von Josh Alexander. Das ist richtig. Weil den sehe ich dann am Ende des Monats, Anfang Februar, dann als Surprise-Entrance beim Rumble. Ja, wäre ich mir gar nicht so sicher. Ne, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, dafür hat er zu wenig. Also das wird jemand anders sein, der da Surprise, wo du dir schon gewünscht hast, dass ein ganzes Stadion seine Team singt. Ja. Mit Titelgürtel? Mit Titelgürtel. Aber okay. Ich finde, dafür ist Josh Alexander einfach nicht. Ja, er hat jetzt nicht die Bekanntheit. Also unter den CL-Fans und vielleicht Insider- und Hardcore-Fans. Ja, bei Mainstream, bei dem ganzen großen Masse nicht. Er hat ja auch selber gesagt, er will erstmal Free Agent sein, sein Free Agency genießen. Mal schauen, wo er landet. Ich könnte mir ihn gut bei NXT vorstellen. Ja, dann darf er wieder mit Ethan Page zusammen The North gründen. Oder reopen, weil Ethan Page ist ja bei NXT im Moment auch irgendwo zwischen allen Stühlen. Oder noch besser bei AW. Aber gut, vielleicht auch in Japan, wer weiß. New Japan Pro Wrestling oder All Japan Pro Wrestling. Noah, es gibt ja viele Möglichkeiten. Also Japan, da würde ich ihn auch ganz gut, da würde er mit seinem Wrestling-Stil auch ganz gut hinpassen, würde ich sagen. Da hat Will Ospreay ihn ja auch schon öfter mal zugeraten, öffentlich. Und gerade Will Ospreay ist natürlich auch die Verbindung, wo ich sagen könnte, das könnte was bei AEW werden, weil die beiden ja durch ihre Matches bei TNA auch großen Respekt füreinander aufgebaut haben. Mal schauen. Ja, wobei so AEW weiß ich jetzt nicht, weil der Roster ist ja auch zum Bersten gefüllt und da wird ja jetzt, wie man so hört, demnächst auch noch Mike Bailey mit an Start sein und ich weiß jetzt nicht, ob Josh da auch noch mit rein müsste, aber so eine Japan-Tour und dann nachdem er Japan bereist hat, mal gucken, wie es dann weitergeht, das kann denke ich mir gut mal vorstellen. Das hört sich schon gut an. Wobei, bei WWE ist ja auch zum Besten voll, wenn jetzt auch noch Malakai Black, wie man hört, dahin wieder zurückgeht. Also ich wundere mich immer, wie die noch welche aufnehmen können. Aber ich glaube, die gehen nach der Permesse, oh, du warst bei AEW, dann komm mal schnell hier hin. Ja. Ja, okay. Und Malakais Frau ist ja immer noch bei WWE. Genau. Ne? Wobei man die, glaube ich, auch seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hatte. Wir müssen ehrlich sein, alles, was dahin gegangen ist und zurückgekommen ist, war alles irgendwo im Nachgang nachhaltig enttäuschend. Aber gut, das ist nicht unser Thema als WWE. Das ist, genau, so. Und das wird natürlich ein großer Sieg für Mike werden, weil der wird das Ding gewinnen und dann auch endgültig als Main-Eventer bei TNA etabliert sein. Das ist richtig. Das war ja auch das Ziel von Anfang an, als er zurückgekommen ist, dass man ihn etablieren wollte. Das hat zwischendurch mal ein bisschen abgeflacht, aber jetzt hat es in den letzten Wochen ja wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und wie du schon sagtest, das wird das Farewell-Match. Also ich belege mich hier ganz klar, ich denke auch genau wie du, auf Mike Santana als Sieger fest. Genau, kommen wir vom einen Farewell-Match zum zweiten. Ja. Und das war traurig, ja. Genau, und das war ja die große Story, der Hauptstory-Arc der letzten Wochen. Mhm. Und zwar eben die Rückkehr von Tessa Blanchard, die sich mal gleich mit Jordynne Grace, die ja bis dahin so quasi das Face of the Division war, angelegt hat und gesagt hat, so, ich hole mir hier jetzt meine Company zurück. Ich war nicht nur die beste Knockout, ich war das beste Talent overall und das hier ist mein Roster. Ja, da ist dann auch gut was abgegangen. Tessa hat sich auch ordentlich zum Beispiel mit Gia Miller angelegt, hat die handgreiflich attackiert. Also das wird schon ein heftiges Match. Und Jordan, ja, ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass er wahrscheinlich beim Rumble mit dabei sein wird und dann spätestens auch Fulltime bei WWE. Vielleicht dann zunächst mal bei NXT. Das wär ja auch, das mal nebenbei bemerkt, wäre jetzt auch ein richtig geiles Match bei NXT. Der neue NXT Women's Champion Julia gegen Jordynne Grace. Absolut. Und Na? ja, ich Ja, habe schon mehrmals, ich habe schon mehrmals gesagt, ich kann alles nachvollziehen, was sie jetzt tut und ihre Beweggründe. Trotzdem finde ich es sehr schade. Für mich ist sie eine der besten, also auf jeden Fall in den Top 3 Knockout-Champion aller Zeiten. Sie hat die Division jetzt über mehrere Jahre auf ihrem Rücken getragen. Und ja, für mich ist sie, wenn nicht sogar, ja, mit die Beste, wobei ich würde sie dann auf eine Stufe stellen mit Gail Kim und Mickie James. Das definitiv, da hat sie wirklich gute Arbeit geleistet die letzten Jahre. Sie hat die Division wirklich getragen und schade, dass sie geht. Aber gut, was will sie noch erreichen? Sie hat alles erreicht. Eben, also das ist nachvollziehbar. Und ich sag mal, vom Namen her ist Tessa ein adäquater Ersatz für diese Richtig. Position. Wie wir es ja vorhin schon ausgeführt haben, muss man halt sehen, ob sie es dann auch diesmal charakterlich abbilden kann. Und vielleicht, wie du schon gesagt hast, jeder hat seine zweite Chance verdient. Vielleicht hat sie ja die Zeit seitdem genutzt, um mal Ja, nachzudenken. das kann gut sein. Und für Jordan, ich denke auch, es wird auch, sie hat ja auch nur eine, als Profisportler hast du ja immer nur eine gewisse Zeit, wo du richtig Geld verdienen kannst. Und deswegen denke ich, ist der Schritt auch für jeden nachvollziehbar, dass sie jetzt zur WWE geht, um dann auch nochmal ein bisschen mehr Geld zu verdienen, als das wahrscheinlich bei TNA der Fall ist. Genau, so, ja, dann, also wir sind uns beide einig, Tessa wird das Ding gewinnen. Definitiv. Okay, ja, dann kommen wir schon zum Match 5 und hier geht es um die TNA World Tag Team Championships. Die Hardys verteidigen gegen die Rascals und das ist so ein Backstage-Segment, herausforderungsfreiwillige Titelverteidigung-Ding, wo ich mir so gar nicht vorstellen kann, wer das nun genau gewinnt. Ich kann mir sehr gut, könnte sehr gut damit leben, wenn die Rascals jetzt die Hardys besiegen und das dann sozusagen der Abschied der Hardys ist. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass die Hardys, ob dessen sie ja zugegebenermaßen in den letzten Monaten bei TNA wieder aufgeblüht sind, wenn man sie mal mit der Zeit bei AEW vergleicht, auch ganz gut glaubhafte Champions abgeben können, noch immer, und dass man auch sagen könnte, wir gehen weiter mit euch. Richtig, vorweg, ich glaube nicht, dass die Hardys gehen, weil jetzt, sie haben auch noch letztens im November ihre Verträge verlängert, also die werden auf jeden Fall bleiben. Aber ich weiß nicht, ist hier der Begriff wahrscheinlich, ist hier Nachtigall, Likör, die Trapsen, ist hier ein Begriff? Ja. Durch dieses ganze Respekt-Ding würde ich sagen, Heel-Turn, ich höre die Trapsen. Denn ich denke, irgendwas wird in diesem Match passieren, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Rascals wieder Heel-Turn. Ja, die turnen wieder hier und große, doch wieder große Reunion mit Wesley. Das glaube ich nicht. Aber dadurch dieses Respect-Ding, das schreit eigentlich so ein bisschen, riecht das so ein bisschen nach Heel-Turn, finde ich. Ja, mal schauen. Vielleicht wird es auch einfach ein wirklich klasse Match und am Ende geben sich die Hand und dann ist das gewesen. Aber man muss natürlich ja davon ausgehen, dass natürlich noch auch Stories jetzt für die nächsten Monate der Grundstein gelegt wird. Also könnte ich mir beides vorstellen. Mal schauen. Ja. Oder wir sehen ein neues Team, was beide Teams attackiert und dann die neue Größe in der Tag-Team-Division wird. Das ist ja alles möglich. Ne? Ja. Also ich hoffe mal nicht, dass die Rascals wieder turnen, weil Ich auch nicht. dann können sie sich fast schon in ein Boot mit Big Show setzen. Ja, stimmt. Ne? Nein, also entweder so ein Respektsding, wie gesagt, ich kann mit beiden Siegern leben. Oder so eine Option, wie du es gesagt hast, dass dann noch ein drittes Team irgendwie eingreift, zum Beispiel, dass dann das wie Tag Team Champions werden will, weil Eddie und Brian wieder nichts mit sich anzufangen wissen und da das Match basten. Und dann gibt es bei dem nächsten Special irgendwie ein Three-Way oder so. Ich würd mir ja wünschen, wenn Davey Richards nicht persönlich so ein Arschloch wäre, wie man hört, dass er zurückkommen würde und The Wolves kommt zurück. Aber aufgrund dessen, was da so vorgefallen ist, wünsche ich es mir nicht. Ja, Mal schauen, wer weiß, wer jetzt gerade frei ist als Tag-Team, wo wir es nicht wissen, wer weiß, was geplant ist, als kleine Überraschung. Kann auch ein großer Name sein. Ich meine, TNA hat das in den letzten Monaten oft genug gezeigt. Im ganzen letzten Jahr, du kannst gut zu TNA gehen. Du bleibst im Gespräch. Ja, siehe, Naomi, du bleibst im Gespräch. Du kannst dich wieder empfehlen für höhere Aufgaben. Und deswegen ist immer alles möglich. Und das ist ja das Schöne, auch gerade bei TNA, dass immer alles möglich ist, dass man da gut hingehen kann, wenn man jetzt gerade nicht bei AEW oder bei WWE im Gespräch ist und trotzdem im Gespräch bleibt und im Fokus bleibt. Und deswegen, möglich ist immer alles. Ich würde mir diese Option tatsächlich am liebsten wünschen, dass einfach ein drittes Team kommt, wo wir es noch nicht wissen, dass sie kommen könnten, eingreifen und dann noch so ein paar Monate. Ich sag mal zum Beispiel, was jetzt auch noch gar nicht so lange her ist, wo sind eigentlich Danis Jungs? Wo ist Subculture? Die sind wieder nach England zurück, haben sie quasi in Anführungsstrichen bei TNA gelassen. Aber man hört ja vom Vernehmen her, dass Flash Morgan Webster und Mark Andrews auch ganz gerne wieder zu TNA zurückkehren würden, wenn es denn passt. Und warum nicht als Heels? Vielleicht wäre das dann auch irgendwie eine Story, wo man dann Dani interessanter darstellen könnte, ob sie denn nun beim Good Team Spitfire bleibt oder ob sie dann doch wieder zu ihren Jungs zurückkehrt und was wird dann aus Jody? Ja, also da kann man schon Spannendes für die nächsten Wochen und Monate oder könnte daraus Spannendes machen. Absolut, das stimme ich dir zu. Und ich stimme dir noch an einer Sache zu, ich will nicht wieder das System involviert haben, weil ich bin ganz ehrlich, alle Mitglieder des Systems können alle gerne die Liga verlassen. Ich meine auch Eddie Edwards, weil Eddie Edwards ist ein guter Wrestler, aber ich habe jetzt auch alles gesehen von ihm bei TNA, was man sehen kann. Und ich finde auch, er sollte einfach mal weiterziehen, was anderes probieren. Weil ich bin wirklich satt gesehen an all die bei The System sind. Also für mich ist das keine Überraschung. Also ich meine das wirklich ernst. Ich weiß schon. Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe. Jeder Performer verdient Respekt, aber ich als Kunde, irgendwann ist auch jeder Respekt erschöpft. Als Kunde, ich bin einfach satt gesehen an allen Personen, die im The System sind. Ich auch nicht nur einfach, weil es The System ist, aber wirklich die brauche ich wirklich nicht mehr bei dir. Auch ein Eddie Edwards nicht mehr. Wie gesagt, der ist ja jetzt auch schon seit 2014, glaube ich, bei TNA. Über 10 Jahre. Und es ist wirklich toll, wie loyal der ist. Aber was will er noch machen? Er ist vom Face zum Heel, vom Heel zum Face. Der ist fast genauso oft geturnt wie Big Show. Und deswegen, ihr zieht weiter, bitte. Lasst anderen mal die Chance. Und ich kann verstehen, Eddie Edwards ist wirklich ein Company-Man und gibt auch immer alles. Aber trotzdem, es ist für mich kein Grund mehr, die TNA zu schauen, weil er jetzt halt kämpft. Das ist halt wirklich. Das definitiv. Also die einzige Person aus der Gruppe, die ich, wenn überhaupt, dann noch behalten würde, wäre seine Frau, weil die in ihrer Rolle so herrlich unerträglich ist. Das stimmt, ja. Das mag ja privat vielleicht die herzensguteste Frau aller Zeiten sein, aber wenn sie da rauskommt und dann da rumquäkt, herrlich. Da stellt sich einem gleich die Gänsehaut auf. Ja, das macht sie wirklich gut, definitiv. Also, so wie Fingernägel an der Tafel. Ja, definitiv, das macht sie gut, da kann man ja nichts anderes zu sagen. Ja? Es gibt ja, wenige, wo ich jetzt sagen würde, die haben wirklich so, ja, die hat ja auch ein gewisses Charisma und deswegen, da will ich dir nicht widersprechen. Eben. Ja, dann kommen wir zum aktuell sechsten Match auf der Matchcard. Das wird dann ein Match um die TNA Knockouts World Championship sein. Hier hat sich Rosemary als Herausforderin gegen Masha Slamovic in den letzten Wochen und Monaten in Stellung gebracht, hat meist nur Matches beobachtet von Masha, nie eingegriffen groß. Und bekommt jetzt halt ein Titelmatch und in der aktuellen Weekly hast du ja sicher gesehen, ne? Genau, da ist sie ja hat sie ja backstage eine Konversation mit einem gewissen Herrn, der auch nicht alle Latten am Zaun zu haben schien, schon immer, gehabt, nämlich mit dem guten Raven. Und der hat Rosemary mal den Floh ins Ohr gesetzt, du könntest doch gegen Mascha in einem Clockwork Orange House of Fun Match antreten. Ja. Na, also sprich einfach einem Hardcore-Match, na, wo alles erlaubt ist. Und Rosemary dann in der Promo auch sagte, tja Mascha, jetzt kannst du mal zeigen, wie Hardcore du bist. Wird aber eine Titelverteidigung. Ja, ganz easy. Nie gegen Mascha bin. Nö, nee, warum auch? Ich meine, sie ist im Moment das Face der Division. Und das wird sie auch bleiben. Man hat sie jetzt wirklich ja auch 2 Jahre kontinuierlich aufgebaut. Ich kann mir auch in keinster Weise vorstellen, dass die Mann sie jetzt verlieren lassen wird. Nee, also ich kann mir gut vorstellen, je nachdem, wie lang halt sie vertraglich gebunden ist, dass dann Tessa nächste Herausforderin wird. Und die wäre dann vielleicht vom Namen her gefühlt die ich da... wo ich mir vorstellen könnte, dass die irgendwann Mascha mal den Titel abnimmt. Ja, vielleicht ich muss gerade mal gucken, vielleicht im April. Slammiversary? Nein, Rebellion. Ah, Rebellion. Ach ja, stimmt. Slammiversary ist ja jetzt im Sommer. Rebellion in Los Angeles, groß angekündigt, Los Angeles Pay-Per-View. Ja, da wird natürlich auch, denke ich, eine gute Karte hoffentlich sein. Und gerade wenn man in Los Angeles ist, da will man ja. Ne? Aber gut, das, klar, aber definitiv, so wie du gerade sagtest, sehe ich das auch so, dass Tessa irgendwann natürlich wieder ins Titelgeschehen eingreifen wird. Das hat sie auch schon gesagt. Und sie wird auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr heiße Herausforderin sein. Und je nachdem, wie lange Tessa auch bleibt, ist sie da auf jeden Fall eine ganz ernstzunehmende Herausforderin, die auch ihr den Titel abnehmen kann. Genau. Ja, und ich bin todtraurig. Warum? Ja, weil mein Urlaub für 2025 schon total verplant ist. Hm. Und Mascha kommt wieder zum Karat und ich bin nicht dabei. Dafür habe ich mich aber für nächstes Jahr schon angemeldet. Den will ich hoffen, dass sie dann auch kommt. Ja, naja, das wäre natürlich schön, aber wird mal wieder Zeit. Du kannst dich auch mal anmelden. Ja, damit wir dann ordentlich mal die große TNA-Flagge da hissen können. Das stimmt, aber du warst ja vorletztes Jahr da, dafür war ich letztes Jahr da. Ja, eben, und dann ist es doch perfekt, wenn wir dann nächstes Jahr zusammen da sind. Das wäre auf jeden Fall eine Option, definitiv. Alles klar. So. Übrigens Karat ist auch gesponsert von der besten Wrestling-Seite der Welt. Nee, ja, natürlich. Ja, also. Also bitte. Deswegen immer gerne hingehen und schauen, wie schön dieses Logo zusammen auf der Stage aussieht. Immer ja, ne? Ja, und ja. So kontrastreich, ne? Ja, definitiv, ist super. Ja. Genau, ja, Karat, also das... Aber auch das Karat an sich natürlich immer zu empfehlen. Genau, also ich war ja das Jahr da, wo Shigehiro Irie sogar im Karat noch Champion geworden ist, weil der Titel vakant war. Also das war eine irre Stimmung. Wer da die Chance hat, da mal bei zu sein, das ist so eines der großen Muss, die man auf seiner Bucket-Wrestling-List haben definitiv sollte. Definitiv. Also wirklich, ich habe ja vorher wenig mich mit europäischen und deutschen Wrestling befasst, bevor ich zu WE gekommen bin. Das ist dadurch ja mehr geworden und gerade deswegen war ich ja auch auf ein paar Veranstaltungen und ja, überall WXW, wo ich war, immer klasse, Stimmung immer geil. Das waren super geile Tage immer, auch mit unseren Jungs aus dem Team. Und auch andere Wrestling-Fans dort mal kennenzulernen. Ja, war super. Also ich kann es auch nur zu 100% immer empfehlen. Ja, dann kommen wir jetzt zum großen und denke ich mal auch eindeutigen Main-Event von Genesis. Das habe ich schon 2-mal gesagt. In den letzten Monaten. Genau, und am Ende wird dann Moose gegen Ace Austin der Main Event. Moose verliert den Titel. Ja, dann könnte ich sogar damit leben. Nein, also. Moose verliert die Exhibition Championship und und wird dann World Champion, oder was? Nee, er hat ja zum Glück keine, weil er vorher noch bei Explosion schnell noch Frankie Kazarian sein Gauntlet-Pokal abnimmt. Genau sowas. Aber eins muss ich ja mal sagen, du erinnerst dich ja, bestimmt vor ein paar Jahren hat ja Moose auch Gauntlet gewonnen und noch am selben Abend dann Josh den Titel abgenommen. Also das war ja Joshs kürzeste Titelregentschaft. Er ist ja sowohl der längst amtierende World Champion der Company-Geschichte als auch der kürzest amtierende Champion. Richtig. Na, und jetzt guck dir mal den Pokal an, den Frankie jetzt mit sich rumschleppt. Und das kleine süße Ding, was Moose damals hatte. Ja, es ist auch okay. Also ich finde, Frankie hat sich auch diesen großen Pokal verdient. Moose nicht. Ja, okay. Gut, aber die sind jetzt nicht Thema des letzten Matches, das wir für heute besprechen. Ja, hoffen wir nicht. Also wenn, dann eher Frankie, weil er halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen legitimen Grund hätte, zumindest nach dem Match da aufzutauchen. Ich hoffe mal, irgendwann wird er das Ding da endlich mal versuchen einzusetzen und scheitern. Aber wir sprechen jetzt über das Match um die TNA World Championship, und zwar Nick Nemeth verteidigt gegen Joe Hendry. Und ja, das ist jetzt seit einigen Wochen schon bekannt, dass dieses Match kommen wird. Joe hat einen beim Final Resolution, ne? Was war jetzt der letzte Event? War das Final Resolution? Final Resolution. Genau. Turning Point und Final Resolution. Resolution, genau. Hat er ja Number One Contendership gewonnen. So, und dann ist er, war klar, geht bei Genesis gegen Nick Nemeth. So, jetzt hat er sich noch ein bisschen mit dessen Bruder Ryan, also dem Hollywood Hunk, angelegt. Ne, gab jetzt bei der letzten Weekly dann ein Tag Team Match, Joe Hendry und Rhino gegen die Nemeth Brothers, haben natürlich Joe Hendry und Rhino gewonnen. Und ich glaube, das ist das eindeutigste Zeichen für einen großen Titelwechsel. Ein Joe Hendry Hype Video, wie er darüber spricht, wie er zum seine Geschichte erzählt, wie er zum Wrestling kam, wie er als Musiker mit seiner Band in Anführungsstrichen gescheitert ist, also nicht groß rausgekommen ist und sich dann gedacht hat, Wrestling mag ich auch, das probiere ich jetzt mal. Und da hat er denn seinen Weg genommen. Und ich sag mal, so ein Ding, so ein vor Pathos triefendes Video würde man nicht bringen, wenn es keinen Bass hat. Und kein, dass am Ende nicht was bei rauskommt. Absolut, stimme ich dir zu. Ich habe das ja schon öfter gesagt, jetzt ist die Zeit, ihn zum World Champion zu machen. Das habe ich schon zweimal gesagt. Es ist nie passiert. Alle guten Dinge sind drei. Ich will hoffen. Man sollte den Bogen nicht überspannen. Ich glaube es auch, aber eine Restskepsis bleibt. Weil daher kommt wieder JBL da angewienert und macht wieder irgendwie JBL-Dinge. JBL war jetzt zuletzt bei OVW unterwegs. Okay. Ja. Mal schauen. Also ich hoffe es endlich, dass das wird. Ich meine, wir sagen, seitdem wir das hier zusammen machen, dass wir Believer sind, und ich hoffe endlich, dass sich das auch endlich mal auszahlt, und dass er Nick Nemeth besiegt. Nick Nemeth hat ja zuletzt auch schon davon gesprochen, zur WWE zurückzukehren. Vielleicht ist da ja was im Gange. Seine Vertragslaufzeiten sind jetzt auch nicht unbedingt übermittelt. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, der läuft bald aus, so wie es bei den anderen Personen im vorigen Match der Fall ist. Ja, den wenig talentierten Bruder von Nick Nemeth hätte ich jetzt nicht in der Fehde gebraucht. Aber okay, hat sich halt angeboten, weil er da war. Ja, eben. Ich hoffe, Joe Hendry gewinnt das Ding und wird dann auch World Champion, und Frankie Kazarian, wie du sagst, kann einlösen, aber scheitern, weil den will ich auch nicht als World Champion sehen. Der Einzige, der ich möchte, mein persönlicher Wunsch ist, zu 100%, ich möchte, dass er, Joe Hendry, die Genesis als World Champion verlässt und uns ins neue Jahr als World Champion führt. Ich meine, er hat ja auch noch einen längeren Vertrag, der geht ja noch bis nächsten Jahr, irgendwo Mitte nächsten Jahres. Deswegen, ich möchte, dass er mit dem World Title bei WWE Royal Rumble auftritt. Das Stadion singt sein Titellied, und er ist unser World Champion für die nächsten Monate. Amen. Danke. Ja, ich habe mal eben geguckt. Blöderweise findet dieser Event in der Nacht von Sonntag nächster Woche auf Montag übernächste Woche, 19. auf 20. statt. Sonst hätte ich mir schon fast überlegt, dass wir das mal zusammenschauen live. Dann nehmen wir einfach mal Rebellion oder so. Nee, ja, ich meine, weil damit wir beide zusammen Ach so, ja. diesen magischen Moment erleben, Das ne? stimmt. Wo dann in Lübeck und in Paderborn dann plötzlich die Polizei ausrücken muss wegen Ruhestörung. Nein, nicht ganz, du liegst ein bisschen daneben. Ja, weil du wohnst nicht Osnabrück. Osnabrück, naja, Wir also haben nicht. auch einen Paderborner bei uns, aber das war nicht ich. Oh, ach ja, stimmt, Entschuldigung, dann Alles gut. sei es Hier ist lila verziehen. weiß um mich herum, auch wenn ich es nicht mag, aber trotzdem ist hier lila weiß um mich herum, wenn wir vor das Fußballsicht sprechen. Ja, Mai, aber die bekleckern sich ja in der dritten Liga auch nicht gerade mit Ruhm, ne? Ich bin die auch gefühlt der einzige Mensch hier in der Stadt, der sich dem das egal ist und sich darüber freut ein bisschen. Machst du dann immer, wenn wieder eine Niederlage war, fährst immer wieder an der Bremer Brücke vorbei. Möp, Ja, gefühlt ja, im Kopf ja. möp, Um mal kurz zu erklären, wo das herkommt. Ich bin ja im Emsland geboren und dementsprechend dem SV Meppen verbunden. Und ja, das Verhältnis, sage ich mal, zwischen Meppen und Osnabrück war nie das Beste. SV Meppen, der Verein, bei dem im Stadion Diego Armando Maradona sein erstes Spiel auf europäischem Boden für Barcelona gespielt hat. Absolut, absolut richtig. Ja. So, und wenn wir jetzt hier schon groß mit Fußball anfangen, sind wir jetzt, wie gesagt, mit der Genesis Preview soweit durch. Ja, Ich muss und sagen, so von der Card her, ein Event, auf dem man sich, also soweit sie bisher feststeht, definitiv freuen kann. ja, es ist würdiger Ersatz für Hard to Kill. Und apropos Hard to Kill, das ist mir letztens mal aufgefallen. Ich muss mich an das Design von Hard to Kill in letztem Jahr erinnern, und das habe ich mir durch Zufall irgendwo das Logo von AEW Revolution gesehen. Die haben sich anscheinend auch an Hard to Kill orientiert. Das ist ja ziemlich ähnlich, so von der Schrift jetzt, das neue Logo. Ja, ich meine, man muss das Rad ja nicht neu Nö, erfinden. nein, nein. Ne? Aber Ich ich meine, sag, nur mal, was mir so aufgefallen ist, reine Beobachtung. Und Alles ja, gut. aber ich freue mich auch. Hab das letzte Mal schon irgendwann gesagt, ich freue mich auch auf das Event. Und ja, ich glaube, es wird gut. Das wird auf jeden Fall wegweisendes Event. Und ja, dann kommt ja, es ist, glaube ich, für Februar noch nichts bestätigt. Dann haben wir im März als nächstes Sacrifice, April ist Rebellion und für Juli Slammiversary. Das sind bisher die bestätigt sind. Und ja, ich freue mich. Glaube auch, dass nach dem Genesis Pay-Per-View ja, TNA wieder ein bisschen Momentum haben wird und dass man, wir haben es ja uns ja letztens auch gewünscht fürs neue Jahr in unserer letzten Ausgabe im alten Jahr, dass TNA in diesem Jahr das hält, was sie im letzten Jahr versprochen haben. Und ich sehe, wenn man jetzt den Genesis Pay-Per-View erfolgreich über die Bühne bringt, diesen Wunsch gar nicht so unrealistisch, dass man dann halt wirklich das versprechen kann in den nächsten Monaten. Und Ja, ja, gucke. definitiv. Ne? Schaue auf jeden Fall hoffnungsvoll nach vorne. Genau, und die Meldung, die da zuletzt rumgeisterte, dass TNA wieder in finanziellen Schwierigkeiten stecken soll, sind ja eigentlich jetzt durch die TV-Deals, die man da abgeschlossen hat, auch wenn sie jetzt natürlich nicht mit solchen von WWE oder AEW vergleichbar sind, aber ich glaube, das kann man dann auch als, wenn es überhaupt irgendwelchen Gehalt hatte, kann man das auch als erledigt ansehen. Ich würde es eher so einordnen, dass das ein ähnliches Problem ist, wie es bei ROH war zum Schluss mit Sinclair, dass Anthem halt ein möglichst günstiges Wrestling-Produkt für ihre Sender haben wollen. So, und das ist halt so ein bisschen die Krux. Du hast auf der einen Seite natürlich ein Unternehmen hinter dir stehen und du hast eine Sicherheit, die hatte TNA über viele Jahre nicht. Klar, man hatte Panda Energy dahinter und die Carter-Familie, aber man war halt trotzdem immer irgendwie in unsicheren Fahrwassern. Man hat jetzt eine Firma dahinter, die sich auch mit Entertainment und dieser ganzen Geschichte auskennt, hat auch ein Backup, aber auf der anderen Seite wollen die natürlich auch, ja, denen geht es hauptsächlich nicht um Wrestling. Die sind keine Wrestling-Fans, die wollen halt Geld sehen und die wollen möglichst wenig Einsatz haben und Maximum an Gewinn, so wie es halt ist. Und das ist halt so ein bisschen die Krux. besser wäre es für uns Wrestling-Fans und für das, was unser Wrestler-Herz, unser Wrestling-Herz ansprechen würde, wäre es definitiv besser, wenn zum Beispiel Scott D'Amour die Liga gekauft hätte. So, Frage ist aber natürlich, wie ist der finanzielle Background dann? Also das ist dann die andere Sache. Und du musst halt sehen, die Reichweite von TNA, die Sender auf dem TNA ist, die Sender für den TNA im Moment in Frage kommt, ist halt nicht so, dass du da Big Money Deals abschließen kannst, wie das andere liegen können. Eben. Und was Scott D'Amour angeht, der hat ja jetzt mit Maple Leaf Pro Wrestling versucht, in Kanada wieder Fuß zu fassen, in seiner Heimat. Also so eine alte kanadische Institution, da gab es ja das Maple Leaf Wrestling, das hat er jetzt unter dem neuen Namen zurückgebracht, hat auch einen sehr beachtenswerten zweitägigen Event da auf die Beine gestellt. Aber seitdem ist da auch nichts weiter passiert. Das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Richtig. Da muss man dann gucken. Nein, also TNA, wir haben festgestellt, die Kackerlage des Pro-Wrestlings nicht tot zu kriegen. Ne? Aber wir lieben sie und werden ihr immer treu bleiben. Und ihr hört uns dann, ich denke mal, in der Woche nach. Ja. Genesis irgendwann mit der Review und dann entweder werden wir dann beide noch freudetrunken um den Tisch hüpfen, weil er es doch geschafft hat, oder versuchen zu erklären, warum Moose immer noch Exhibition Champion ist. Ja, und er nicht World Champion. Oder Moose alle Titel gewonnen hat, wer weiß, vielleicht. Moose gewinnt dann die Knockouts Tag Team Titel, ja, genau. Ja, ich glaube. Nein. Aber wenn er World Champion wird, dann ist mir das egal, was Moose macht. Ja, mir auch. Gut. Aber trotzdem kann er gerne die Exhibition Championship verlieren. Also wenn beides passiert, also ich sag mal so, wenn sich Joe und Ace dann Backstage treffen und so die Gürtel so aneinander dotzen, so sinngemäßig hast du gut gemacht zum anderen. Ja. Das wäre doch ein feines Bild. Alles klar. Ja, dann sind wir jetzt mit der Preview für Genesis durch, haben jetzt eine gute Stunde über den Event gequatscht. Das ist ja auch eine feine Zeit. Wir hoffen, dass ihr Vergnügen mit der Preview hattet, ordentlich Lust auf den Event hattet. Er ist wie immer sowohl über TNA Plus zu haben, da allerdings für einen amtlichen amerikanischen Pay-Per-View-Preis oder wer ein bisschen Geld sparen will und den Event schauen will, kann ihn auch bei Thriller TV bestellen. Da ist er dann für den schlankeren europäischen Pay-Per-View-Preis von rund 20 Euro gegenüber von 40 Dollar zu haben. Na, und dann wünschen wir euch da viel Spaß. Natürlich, weil auch alle anderen Sendungen auf oder alle anderen Podcasts und Artikel und so weiter auf wrestling-infos.de lesen. Gestern ist zum Beispiel die neue WWE-Show mit Andy und Chris rausgekommen. Wir haben auch eine neue Elite Hour in der Pipeline. Die gute Kater und der Julian vom Team Elite Hour haben auch Anfang der Woche noch eine Review zum großen Doppel-Event in Japan, Wrestle Kingdom und Wrestle Dynasty aufgenommen. Ist auch sehr hörenswert. Und ja, das waren dann so meine Worte und dir sei das letzte Wort gegeben. Ja, vielen Dank, Thorsten. Entschuldigung. Ja, alles gut. Vielen Dank, Thorsten. Und ich wünsche allen Hörern auch viel Spaß. Viel Spaß mit der Review, viel Spaß beim kommenden Pay-Per-View. Und auch immer viel Spaß auf unserer Seite, auf unserer Startseite und natürlich auch bei uns in unserem Forum mit unserem Podcast. Wie Thorsten gerade schon sagte, neue Folge von Andy und Chris, neue Elite Hour, auch der Japan Review immer zu empfehlen. Unseren Teammitgliedern, die da auch wirklich sehr viel Insight-Wissen haben und Background-Wissen. Deswegen hört gerne rein, da könnt ihr noch was lernen. Natürlich bei allen Podcasts und bei allen unseren Beiträgen. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche. Viel Spaß bei Genesis. Wir hören uns dann nach Genesis wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.